Beide gedachten, der eine des männermordenden Hektor, heftig weinend und vor den Füßen Achilleus sich windend, aber der andere, Achilleus, beweinte den Vater, dann wieder Patroklos, und ein Stöhnen erhob sich von ihnen im Hause. Doch als sich an der Klage gesättigt, der edle Achilleus, und ihm der Drang danach aus Brust und Gliedern gewichen, fuhr aus dem Stuhl er empor und zog den Greis an der Hand hoch, von seinem grauen Haupt gerührt und dem Kinnbart, dem grauen, und er fing an und sprach zu ihm die gefiederten Worte: »Ärmster, viel Schlimmes hast du schon ausgestanden im Herzen. Wie brachtest du's über dich, zu den Danaerschiffen zu kommen, ganz allein, vor die Augen des Manns, der ich viele und wackere Söhne dir habe getötet? Von Eisen muß wahrlich dein Herz sein. Aber komm, setz dich auf den Stuhl. Doch die Schmerzen, die wollen trotzdem wir ruhen lassen im Innern, so tief wir betrübt sind, ist doch nichts ausgerichtet mit unserer schaurigen Klage. So spannen es die Götter ja zu den elenden Menschen, dass sie leben in Kummer, sie selbst aber sind frei von Sorgen. Denn zwei Fässer stehen bei Zeus in der Halle mit Gaben, wie er sie gibt, von Schlechtem das eine, das andere von Gutem. Wem nun Zeus, der freudige Donnerer, die Gaben gemischt gibt, der stößt bald auf Schlimmes und bald auch wieder auf Gutes. Wem er jedoch nur vom Leidvollen gibt, den macht er verächtlich. Und den treibt äußerste Not hin über die göttliche Erde, und er irrt unstet umher, nicht von Göttern geehrt, nicht von Menschen. Also beschenkten die Götter auch Peleus mit glänzenden Gaben seit der Geburt, denn vor allen Menschen stach er heraus durch Segen und Reichtum, er, der Myrmidonenbeherrscher, und gaben ihm, dem Sterblichen, gar eine Göttin zur Gattin. Aber auch ihm verhängte Schlimmes der Gott, dass von Söhnen ihm im Hause kein Nachwuchs erwuchs, die Herrschaft zu erben, und er nur einen Sohn, der früh stirbt, erzeugte. Ich kann ihn jetzt, wo er altert, nicht pflegen, weil ich so fern von der Heimat hier in Troja sitze, dich quälend und deine Kinder. Auch du, Alter, bist früher, so hören wir, glücklich gewesen. Alles, was Lesbos hoch im Meer, Makars Sitz in sich einschließt, und dann Phrygien landeinwärts und endlos weit Hellespontos, dessen Bewohner stachst, Alter, du aus an Reichtum und Söhnen. Aber seitdem dir dieses Leid hier die himmlischen brachten, hast du stets Kämpfe um die Stadt und die Tötung der Männer. Trag es und klage nicht unaufhörlich, Alter, im Herzen. Denn nichts richtest du aus, wenn deinen Sohn du betrauerst und wirst ihn nicht erwecken, nein, eher noch anderes erleiden. Ihm erwiderte Priamos da, der gottgleiche Greise: Lass auf den Stuhl mich nicht setzen, Zeus Genährter, solange Hektor noch unversorgt liegt in der Hütte, nein, eiligst lös ihn, damit ich ihn leibhaftig sehe, und nimm an die vielen Güter, die wir dir bringen, die sollst du genießen und heimwärts kehren ins Land deiner Väter, da du mich nun einmal verschont hast, so dass ich selber noch lebe und schaue die Strahlen der Sonne. Finsteren Blicks sprach da zu ihm der schnelle Achilleus: Reiz mich jetzt, Alter, nicht weiter. Gedenke ich doch auch selber, Hektor frei dir zu geben. Von Zeus her kam mir als Botin, die mich geboren, die Mutter, die Tochter des Alten vom Meere. Doch auch bei dir erkenn ich, o Priamos, und nicht entgeht mir, dass dich einer der Götter geführt zu den Schiffen Achaias. Denn das würde kein Sterblicher wagen, auch nicht ein sehr junger, her ins Lager zu kommen. Nicht blieb er den Wächtern verborgen, und nicht leicht stemmte weg er den Riegel von unserem Tore. Drum reg mir jetzt in meinem Leid nicht noch mehr das Herz auf, dass ich nicht, Alter, auch dich selbst nicht verschon in der Hütte, auch wenn du Bittsteller bist und Zeus' Gebote verletze. So sprach er, und der Alte erschrak und gehorchte dem Drohwort. Doch der Pelide sprang wie ein Löwe heraus aus der Hütte, nicht allein. Ihm folgten zugleich zwei Kampfesgenossen, Heros, Automedon und auch Alkimos, die ja am meisten von den Gefährten Achilleus nach Patroklos ehrte, dem Toten. Diese lösten da aus dem Joch die Maultier und Pferde, führten den Herold hinein, des alten Priamos Rufer, hießen ihn sitzen und hoben vom Wagen mit trefflichen Felgen für Hektors Haupt zum Tausch die unermesslichen Schätze, ließen aber zwei Tücher zurück, samt Chiton, gut gewirktem, dass er den Toten umhüllt übergebe, nach Haus ihn zu bringen. Mägde rief nun Achilleus heraus und hieß sie den Toten waschen und salben abseits, dass Priam den Sohn nicht erblicke und in tief bekümmerter Brust seinen Zorn nicht bezähme bei dem Anblick des Sohns. Und Achill das Herz sich empöre, dass er den Alten töte und so Zeus' Gebote verletze. Als ihn nun aber die Mägde gewaschen, gesalbt mit dem Öle, hüllten sie ihn in ein schönes Tuch und in den Chiton ein, und Achill hob empor ihn und legte ihn selbst auf die Bahre, und mit ihm hoben vereint die Gefährten ihn hoch auf den Wagen. Klagend rief er darauf beim Namen den lieben Gefährten: »Zürne mir, Patroklos, nicht, falls du es solltest erfahren, und seist drunten im Hades, dass Hektor den Edlen ich freigab seinem Vater, da er mir nicht kärgliches Lösegeld brachte. Auch daran werd ich Anteil dir geben, so viel wie dir zukommt«, sprach es und kehrte zurück in die Hütte. Der edle Achilleus setzte sich hin auf den kunstreichen Stuhl, den er eben verlassen, an der Wand gegenüber. Zu Priamos sprach er die Worte: »Alter, dein Sohn ist nun frei dir gegeben, wie du es gefordert, liegt auf der Bahre gebettet. Zugleich mit erscheinendem Frühlicht siehst du ihn, wenn du ihn heimfährst. Doch jetzt lass ans Nachtmahl uns denken. Denn auch die schön gelockte Niobe dachte ans Essen, welcher sogar 12 Kinder ermordet wurden im Hause, Töchter 6 und 6 Söhne in der Blüte der Jugend. Diese hat Apollon getötet mit silbernem Bogen, Niobe zürnend, die Töchter Artemis, Schützin der Pfeile, weil sie sich gleichgestellt der rosenwangigen Leto. 2 nur habe die Göttin geboren, sie selbst aber viele, prahlte sie. Aber die beiden allein dann töteten alle. Diese lagen 9 Tage im Mordblut, und da war keiner, sie zu begraben. Es hatte Kronion das Volk dort versteinert. Aber am 10. begruben sie dann die himmlischen Götter. Nun dachte jene ans Essen, erschöpft vom Tränenvergießen, jetzt aber wohl in den Felsen, im menschenleeren Gebirge auf dem Sipylos, wo, wie sie sagen, der göttlichen Nymphen Lager sind, die sich um den Fluss Akelesios tummeln. Dort verdaut sie, obgleich nur ein Stein, das Leid von den Göttern. Also lass denn auch uns beide nun aufs Essen bedacht sein, göttlicher Greis, dann magst deinen Sohn du wieder beklagen, ist er nach Troja gebracht. Du wirst ihn viel noch beweinen. Sprach's und sprang auf der Pelide und schlachtete gleich drauf ein weißes Schaf, das häuteten dann und bereiteten zu die Gefährten, schnitten es fachgerecht klein und steckten es dann auf die Spieße, brieten es drauf mit Umsicht und zogen alles herunter. Und Automedon griff nach dem Brot und verteilte in schönen Körben es auf dem Tisch, doch das Fleisch verteilte Achilleus. Und sie streckten die Hände aus nach den Speisen vor ihnen. Aber als sie verscheucht ihr Verlangen nach Essen und Trinken, staunte der Dardanide Priamos an den Achilleus, wie so mächtig er war und wie schön. Er glich Göttern an Aussehen. Aber Priamos den Dardaniden bestaunte Achilleus, als auf sein edles Gesicht er sah und Reden ihn hörte. Doch als diese sich, einer am Anblick des andern gesättigt, sprach ihn als erster Priamos an, der gottgleiche Greise: Gib mir jetzt schnellstens ein Bett, Zeusgenährter, damit wir uns nunmehr unter des süßen Schlafes Decke schlummernd erquicken, denn meine Augen schlossen noch nicht sich unter den Lidern, seit unter deinen Händen mein Sohn hat sein Leben verloren, sondern ich seufz unentwegt und verdaue unendliche Leiden im umfriedeten Hof mich immer zu wälzendem Schmutze. Jetzt erst nahm ich Nahrung zu mir und ließ durch die Kehle rinnen funkelnden Wein. Zuvor hat ich rein nichts gegessen. Sprach's, und Achilleus befahl den Gefährten wie auch den Mägden, Betten im Vorraum herzurichten und purpurne schöne Polster darauf zu werfen und Decken darüber zu breiten und wollene Mäntel hineinzulegen, um sich zu bedecken. Die aber gingen hinaus aus der Halle mit Fackeln in Händen und überzogen geschwind zwei Betten, emsig sich rührend. Zu ihm sagte, nicht ganz im Ernst, nun der schnelle Achilleus: Draußen leg schlafen dich, lieber Greis, dass nicht ein Achaier hier hinzukommt, ein Mann aus dem Rat, so wie sie sich immer zu mir setzen, um Rat zu halten, wie es der Brauch ist. Sollte einer von denen dich sehen in der Nacht jähem Dunkel, würd es sogleich Agamemnon verraten, dem Hirten des Kriegsvolks, und dann käme es wohl zum Aufschub des Freikaufs des Toten. Aber wohlan, sag mir dies und berichte ohne Verfälschung, wie viele Tage lang willst du den göttlichen Hektor bestatten, dass ich so lange noch warte und hindere am Kämpfen mein Kriegsvolk? Ihm erwiderte Priamos da, der gottgleiche Greise: Willst du wirklich, dass ich den göttlichen Hektor bestatte, würdest du dich mir gefällig erweisen, wenn so du es machtest? Weißt du doch, wie in der Stadt wir sind eingesperrt, und das Holz ist fern aus den Bergen zu holen, und sehr in Furcht sind die Troer. Wisse, 9 Tage möchten wir ihn in den Hallen beklagen und ihn am 10. bestatten, das Leichenmahl richten dem Volke, aber am 11. das Grabmahl über ihm selbst dann errichten. Doch am 12. kämpfen wir weiter, wenn es denn sein muss. Ihm erwiderte drauf der fußschnelle edle Achilleus: Auch dies sei dir gewährt, Greis Priamos, wie du's erbittest. Anhalten werd ich den Kampf so lange, wie du es forderst. Sprach es und fasste am Handgelenk die Rechte des Alten, um zu verhindern, dass er sich irgendwie fürchte im Herzen. Diese nun legten sich dort im Vorraum des Hauses zur Ruhe, Priamos und der Herold, die reich an klugen Gedanken. Aber Achill schlief im Innern der gut gezimmerten Hütte, und ihm zur Seite lag Briseus Tochter mit rosigen Wangen. Da nun schliefen die anderen Götter und rosshaarbehelmten Männer die ganze Nacht, von sanftem Schlaf überwältigt. Hermes allein, den Bringer des Segens, ergriff jetzt der Schlaf nicht, weil er darüber sann, wie er König Priamos wieder weg von den Schiffen geleite, geheim vor den kräftigen Wächtern. Und er trat hinter sein Haupt und sprach ihn an mit den Worten: Alter, du denkst wohl an gar nichts Schlimmes, wie du da noch schlummerst unter feindlichen Männern, weil dich verschont hat Achilleus. Zwar hast du ausgelöst nun deinen Sohn und vieles gegeben, dreimal so viel aber müssten für dein Leben geben an Lösgeld deine daheim gebliebenen Söhne, wenn Agamemnon, Atreus Sohn, dich entdeckt und entdecken die anderen Achaier. So sprach er, und der Alte erschrak und ließ aufstehen den Herold. Und ihnen schirrte Hermes die Maultiere an und die Pferde. Und schnell lenkte er selbst sie durchs Heer, von keinem gesehen. Doch als sie nun an die Furt des herrlich fließenden Xanthos kamen, des wirbelnden Stromes, den Zeus der Unsterbliche zeugte, da schritt Hermes wieder davon zum hohen Olympos. Eos im Safrangewand goss ihr Leuchten schon über die ganze Erde, da trieben die beiden zur Stadt mit Jammern und Seufzen hin die Pferde, die Maultier zogen die Leiche. Kein anderer unter den Männern und prächtig gegürteten Frauen bemerkte sie vor Kassandra, die gleichsah Aphrodite der Goldenen. Aufgestiegen zur Pergamos wurde gewahr sie des Vaters, der auf dem Wagen stand, und des stadtdurchrufenden Herolds, und sah den auf dem Maultierwagen gestreckt auf der Bahre. Da schrie schrill sie auf, die ganze Stadt laut durchtönend: Kommt, ihr Troer und troischen Frauen, Hektor zu sehen! Wenn ihr euch je auch über den Leben zurück aus dem Kampfe heimgekehrten gefreut habt, die Freude der Stadt und des Volkes. Also sprach sie. Da blieb kein Mann zurück in der Stadt dort und keine Frau, denn alle befiel eine nicht zu stillende Trauer. Nahe beim Tor trafen sie dann auf ihn, den Bringer des Toten. Und als erste raufte die Gattin und würdige Mutter um ihn ihr Haar, stürmten hin zum schön beräderten Wagen und berührten sein Haupt, und weinend umstand sie die Menge. Da hätten sie nun den ganzen Tag bis zum Sinken der Sonne Hektor, Tränen vergießend, vor dem Tore bejammert, hätte der Greis nicht vom Wagen herab zu den Leuten gesprochen: Macht mir jetzt Platz, mit den Maultieren durchzukommen. Danach dann mögt ihr euch sättgen am Weinen, wenn ich ins Haus ihn gebracht hab. Sprach's, und die traten zur Seite und machten Platz für den Wagen. Als sie hinein ihn gebracht in das Haus, in das Prächtge, da legten sie ihn aufs Bett mit Löchern für Gurten und stellten zur Seite Anstimmer auf für die Klagegesänge, und die sangen klagend, stöhnen erweckenden Klagegesang. Dazu stöhnten die Frauen. Ihnen begann Andromache, weißarmig, nun mit der Klage, hielt dabei Hektors, des Pferdebezähmers, Haupt in den Händen. Gatte, du schiedst jung vom Leben zum Tod und lässt mich als Witwe hier in den Hallen zurück. Und dein Sohn, der ist ja so klein noch, den wir Unglückseltern erzeugt. Nicht wird er, ich ahn es, reifen zum Manne. Zuvor wird die Stadt hier von Grund auf vernichtet, denn in der Tat, du liegst tot, ihr Hüter, der du sie selber schütztest und schirmtest, die sorglichen Frauen und die Kinder, die Kleinen, die werden bald dir nun fortgebracht in den bauchigen Schiffen und auch ich unter ihnen. Du jedoch, Kind, wirst mir selber folgen dorthin, wo entehrende Arbeit du tun musst, dich plagend für einen herzlosen Hausherrn, oder es packt ein Achaier dich am Arm und wirft dich vom Turm zu bitterem Verderben, zürnend, weil ihm Hektor vielleicht einen Bruder getötet oder den Sohn oder Vater, da ja sehr viele Achaier unter des Hektors Händen bissen ins endlose Erdreich. Denn nicht versöhnlich pflegte dein Vater zu seinem Gemetzel, drum bejammern ihn auch die Männer des Volks durch die Stadt hin. Und unsägliches Leid hast damit du bereitet den Eltern, Hektor. Doch mir wird am meisten Gram und Kummer verbleiben. Strecktest du doch nach mir nicht vom Lager sterbend die Hände und sprachst zu mir kein bleibendes Wort, an das ich mich immer könnte erinnern, die Nächte und Tage Tränen vergießend. Also sprach sie weinend, und mit ihr stöhnten die Frauen. Darauf nun begann unter ihnen Hekabe heftig zu klagen. Hektor, du meinem Herzen von allen Söhnen weit liebster, wahrlich, dich haben die Götter geliebt, solange du lebtest, doch die umsorgten dich sichtlich sogar noch im Schicksal des Todes. Andere von meinen Söhnen verkaufte der schnelle Achilleus, wenn er einen ergriff übers Meer, das raue und öde, hin nach Samos und Imbros, sowie das qualmige Lemnos. Dich aber, als er das Leben mit schneidendem Erz dir genommen, hat er vielfach rings um das Grabmal geschleift seines Freundes Patroklos, den du erschlugst. Doch erweckte er ihn auch so nicht. Jetzt aber liegst du mir taufrisch im Haus und wie eben gestorben, gleichen deinem Mann, den der silberbogne Apollon mit seinen sanften Geschossen rasch ihn ereilend getötet. Also sprach sie weinend und weckte endlose Klage. Darauf begann als dritte Helena nun mit der Klage. Hektor, du meinem Herzen von allen Schwägern weit liebster. Ja, Alexandros, der Göttergleiche, ist jetzt zwar mein Gatte, der mich nach Troja gebracht. O, wär ich doch vorher gestorben! Denn schon ist jetzt das 20. Jahr heran mir gekommen, seit ich von dort aufbrach und fort bin vom Land meiner Väter. Aber nie hört ich von dir ein böses Wort oder schnödes, sondern so oft ein anderer im Haus mich tadelnd beschimpfte von den Schwägern und Schwägerinnen und Frauen der Schwäger oder die Schwiegermutter. Der Schwiegervater war mild stets. So beschwichtigtest du diesen wortreich und hieltest zurück ihn mit deiner freundlichen Art und deinen freundlichen Worten. Drum bewein ich mit dir zugleich mein eigenes Unglück, denn kein anderer ist mir mehr im weiten Lande der Troer mild und herzlich gesinnt. Nein, vor mir erschauern sie alle. So sprach sie weinend. Es stöhnte dazu die unendliche Menge. Da sprach der greise Priamos nun zu den Leuten die Worte: Schafft jetzt, ihr Troer, Holz zur Stadt und fürchtet im Herzen keinen Überfall vieler Achaier, denn wahrlich, Achilleus ordnete an, als er mich entließ von den Schiffen, den Schwarzen, auszusetzen den Krieg, bis das 12. Frührot heraufkäm. Sprach's, da schirrten diese sogleich, die Rinder und Mulis, an die Wagen und sammelten dann vor der Stadt sich in Eile. Ganze 9 Tage schafften sie da unendlich viel Holz her, doch als das 10. Frührot erschien, das den Sterblichen Licht bringt, trugen sie denn unter Tränen hinaus den tapferen Hektor, hoben die Leich auf die Brandstatt und warfen hinein dann das Feuer. Als in der Frühe Eos erschien mit rosigen Fingern, sammelte sich das Volk um den Scheiterhaufen des Hektor. Doch als sie sich versammelt und beieinander nun waren, löschten den Scheiterhaufen zuerst sie mit funkelndem Weine rundum, soweit sich die Kraft des Feuers erstreckte, dann aber sammelten auf die weißen Gebeine die Brüder und Freunde jammernd, und quellend rannen die Tränen herab von den Wangen. In einen goldenen Kasten legten sie dann die Gebeine, als sie diese umhüllt mit weichen purpurnen Tüchern. Rasch versenkten sie den in die hohle Grube und drüber deckten sie diese zu mit festen, mächtigen Steinen, schütteten schnell auf das Grabmal, rings saßen überall Späher, dass die umschienten Achaier nicht vorzeitig schritten zum Angriff. Als sie das Grabmal errichtet, liefen zurück sie. Doch nachher zehrten, versammelt sie reichlich vom üppigen Mahl für den Toten in des Zeus genährten Königs Priamos Häusern. So denn besorgten sie Hektors, des Pferdebezähmers, Bestattung.